Ja, heute gibt es eine neue Folge aus Ivis verrückter Welt und diesmal habe ich meine Tochter hier. Hallo. Hallo, Mutter. Und wir wollen heute über die Schule reden. Und zwar 10 Jahre Schule liegen hinter dir. Und wenn du jetzt mal so zurückschaust auf 10 Jahre Schule, wie waren die 10 Jahre für dich? Also, ich muss sagen, Grundschule war was ganz anderes. Da war alles wirklich total entspannt. Auch bis zur, ich würde sagen, bis zur 8. hat man eigentlich gesagt, easy macht man alles, ist total entspannt. Da war es einfach lernen, lernen, paar Tests, paar Klassenarbeiten. Aber da hat man auch gesagt, man hat noch viel Zeit. Also es war alles wirklich sehr entspannt. Aber als man dann ab der 9. die BBR gemacht hat, da hat man dann schon ein bisschen gemerkt, ah, jetzt wird's langsam ein bisschen, jetzt kommt das alles mit den berufsmäßigen, mit Ausbildung, mit Jobfinden immer näher, mit Zukunftsplänen. Aber jetzt ab der 10. war es dann sehr stressig, denn die Zeit vergeht wirklich sehr schnell und man hatte jetzt nur noch ein Jahr, um auch was zu finden, um zu wissen, was man für die Zukunft machen möchte, ob man eine Ausbildung machen möchte oder ob man Abitur machen will. Manche machen ja auch Berufsschule oder freiwilliges Jahr. Also es war sehr stressig, aber es ist auch sehr komisch, dass die 10 Jahre jetzt hinter einem liegen, da es war sehr viel Zeit in der Schule. Irgendwie ist es schade, dass es jetzt mit der Schule auch vorbei ist, dass jetzt ein neues Kapitel aber auch aufgeht, ist eine neue Chance und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf meine neue Schule. Das heißt, du hast den MSA bestanden. Ja, ich hätte den MSA bestanden. Hättest du es gedacht, dass du es schaffst, oder hattest du zwischendurch so einen Funken, wo du dachtest, ah, oh, scheiße, nee, das packst du nicht? Also klar, man hat sich selber gesagt, ja, easy macht man halt. Wirklich hat sich auch in meiner Klasse jeder gesagt, ach, MSA, kein großes Ding, machen wir. Aber am Ende hatte trotzdem wirklich jeder Zittern. Auch meine Freundin, die eigentlich mit Klassenbeste ist, hat gesagt, scheiße. Aber wir haben es am Ende alle geschafft. Also mittendrin hat man sich gesagt, ich weiß ja nicht. Aber man wusste eigentlich, dass man ihn bestanden hat. Das ist doch toll. Ja, wir sind doch mega stolz auf dich, dass du den auch so gut bestanden hast. Ja, aber geht immer besser. Geht So ist nicht. Ich bin geht ja immer besser. Aber trotzdem, du hast bestanden. Bestanden ist bestanden. also sehr stolz, dass ich überhaupt Mathe bestanden habe, weil eigentlich habe ich damit gar nicht gerechnet, dass ich Mathe mit einer 4 bestehe. Aber ich hab wirklich in Mathe bestanden. Das ist voll Also, cool. musst du stolz auf dich Ja. sein. So, und du hast es ja auch schon angesprochen. Nach der Schule geht es ja weiter. Für viele, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir in der Klasse aussieht. Viele machen wahrscheinlich eine Ausbildung, andere machen Abitur, andere wiederum wissen vielleicht noch gar nicht, wie es mit ihrem Leben jetzt weitergeht, was sie machen wollen oder überhaupt, was sie jetzt mit der Zeit anfangen. War dir vorher schon klar, bevor du die Schule jetzt beendest, wie es bei dir weitergehen soll, oder hattest du da auch so? Also ich wusste eigentlich seit Anfang an, dass ich Abi machen möchte, egal. Also egal, ob ich am Ende einen Beruf hätte machen können, wo ich auch direkt nach der 10. Ausbildung hätte machen können. Ich wollte eigentlich schon seit der Grundschule immer Abi machen, weil ihr mir das ja auch so früher eingetrichtert hat. Abitur, das ist wichtig, Luz. Das ist Ausbildung ist auch das, wichtig. ja, aber Abitur bringt ja weiter in Leben und im Endeffekt stimmt's auch. Außerdem habe ich jetzt ja auch eine tolle Schule gefunden und deswegen, also ich wusste zwar nicht direkt, was genau ich mache. Ich wusste, ich mache mein Abi. Ich wusste erst nach der Berufsberatung, auf welche Schule ich dann auch wirklich gehe. Und das ist ja, ich habe mir auch eine gute Schule ausgesucht, wo es in Richtung Gesundheit und Medizin geht, die auch wirklich, also sie ist sehr passend auch. Deswegen, ich wusste es vielleicht seit einem halben Jahr, aber so, man ist nicht reingestartet und sagte sich, ja, okay, ich mache auf der Schule, ich mache auf der anderen Schule. Aber ich wusste, es wird ein Abi. Also das auf jeden Fall. Ich wusste noch nicht, dass es auf einer anderen Schule sein wird. Okay. Und weil du sagst Berufsberatung, hat denn die Berufsberatung was geholfen in der Unterstützung bei dir? Oder hat die dich nur bestätigt in deinem Weg? Oder sagst du, nee, war eigentlich total, hat dir jetzt überhaupt nicht so weitergebracht, so eine Berufsberatung, die man da von den Schulen auskriegt? Naja, also viele haben gesagt, dass die Berufsberatung nicht gut war, weil man ist da hingegangen und die hat dann gesagt, ja, mach OSZ, mach dies und das, wo andere gesagt haben, nee, nee, ich habe eigentlich schon mal, also vielen hat sie nicht geholfen, aber mir persönlich hatte sie sehr geholfen, weil ich wollte ja eigentlich zuerst in die Richtung Militär gehen. Da hatte sie mir auch noch gleich eine gute Uni und so vorgeschlagen, die auch jetzt Psychologie sehr praktisch ist, deswegen ist es auch sehr passend, aber sie hatte mir dann die Schule vorgeschlagen. Weil ich glaube, ich hatte mehreres vorgestellt, Flugbegleitung, Militär und auch Psychologin, genau, und hatte sie mir dann das vorgeschlagen mit der Schule, die habe ich mir dann angeguckt und sie hatte mir da eigentlich in dem Sinn wirklich sehr geholfen. Und ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt auf die Schule gehen kann und dass sie mich da auch darauf hingewiesen hat, dass die Schule gut ist. Sie ist ja auch nicht so weit weg, sind ja auch nur ein paar Stationen weiter. Also das passt wirklich sehr gut mit der Schule. Sie ist eigentlich perfekt. Das ist doch toll. Ja, wir haben uns ja auch angeguckt und alles. Und es hat Ja. ja auch sehr gut für die Schule alles. Was natürlich jetzt krass war, wir mussten ja auch vorher erst kurz so ein bisschen zittern, ne? Eigentlich, man Ja. hat, du hattest dich ja beworben auf der Schule und dann sind wir zum Anmeldetermin hin und dann kriegst du einen Kopf geworfen sozusagen. Gucken Sie nachher, ob die und die Zahl oder keine Ahnung, was da steht, und dann werden Sie ja sehen, ob Sie angenommen sind. Hast du Ja. damit gerechnet oder dachtest du eigentlich, du bist schon fest auf der Schule Nein, ich drauf? dachte eigentlich, ich bin fest auf der Schule drauf, weil sie ja auch in dem Brief meinten, dass ich alle Herausforderungen, alle Anforderungen erfülle. Und deswegen, dass ich eigentlich schon auf der Liste stehe und dass ich auch eigentlich angenommen bin. Aber als sie dann gesagt haben, es war schon ein bisschen, also meine Freunde haben mir zwar gesagt, Luz, was redest du? Du schaffst es auf jeden Fall. Du wirst da definitiv angenommen. Aber es war trotzdem so ein, also da sind ja so viele Schüler gewesen, so Ja, viele, die bestimmt Wahnsinn. auch gute Leistungen erbringen. Und trotzdem macht man sich halt einfach diese Sorgen. Aber jetzt wurde ich angenommen. Ich bin sehr froh drüber. Ich bin Tyler auch um den Hals gesprungen, als ich dann in New Yorker war und die Nachricht gehört habe. So, ey, ich bin angenommen. Yay. Ich nerv ihn immer noch damit. Also, Ist ja auch, ich meine, aber. letztendlich hing man ja dann plötzlich wieder in der Luft, ne? Weil man Ja, hätte sich neu es. bewerben müssen, aber man weiß, die Bewerbungsfristen für die Schulen sind ja auch irgendwann Ja. abgelaufen und dann nochmal was zu finden. Ich hatte dann ja auch drüber nachgedacht. Also ich hatte dann nochmal nach einer Alternative also darüber nachgedacht, eine Alternative mit einer anderen Schule, die auch sehr gut ist, die aber leider nicht so wirklich in die Richtung Medizin geht. Also ein ganz normales Gymnasium. Aber ich habe es geschafft und ich könnte nicht stolzer sein. Da Also kannst du wirklich sehr stolz drauf sein. ja. Und die Schule ist schon top. Ja, das stimmt. Sie Und ist die wird dich ja dann wirklich. wahrscheinlich auch, wenn du jetzt an der Schule Abi machst, 3 Jahre auch in deinem Ziel Richtung Psychologie oder sowas unterstützen. Ja, die ist wirklich toll. Ich bin auch schon richtig gespannt, weil die Schule ist ja auch sehr fordernd. Und ich finde es toll, so eine neue Herausforderung zu haben und noch viel, viel mehr zu geben, um mein Ziel zu erreichen. Ich habe schon angefangen, einen halbwegs besseren Durchschnitt zu bekommen. Jetzt werde ich aber die nächsten 3 Jahre richtig durchziehen. Also werde ich ein bisschen auf meinen Sport verzichten müssen, was schon ganz schön hart ist. Aber es ist auch wirklich toll, dass ich dort meine AGs machen kann. Also, sorry, Mom, Freizeit wird es nicht mehr geben. Zu Hause sein wird ein bisschen kompliziert, ne? Wenn ich dann jetzt Schaffst noch du schon, nebenbei so das ein, lässt du einrichten. ja, wenn ich jetzt nebenbei noch so einen kleinen Minijob mache, wird es ein bisschen, naja. Okay. So, Ich sehe schon, du hast alles fest ja. durchgeplant. Ja. Und da, du, nach dem Abi geht's dann weiter mit Studieren. Also, ja. Okay. Wird nicht einfach die nächsten Aber Jahre. es ist doch schön, dass du dein Ziel vor Augen hast und dass du Ja. weißt, was du dann machen möchtest. Und ich denke mal, die Schule wirst du auch gut meistern. Die Anforderungen werden zwar bestimmt härter werden, aber ich denke mal, so hart, wie du schon im letzten Jahr für die andere Schule gearbeitet hast, wusste das jetzt auch. Da habe ich aber noch nicht so viel gegeben. Also ich bin schon ganz, ganz gespannt darauf, wirklich alles zu geben. Und ich freue mich voll. Also vor allem die AGs mit der Sanitäter-AG, eine Psychologie-AG und auch was sie alles bei den Abitur dann auch für Sportkurse anbieten. Ich bin richtig verliebt in diese Schule. Das ist Die toll. sieht auch schon so ein bisschen unimäßig aus mit den Sitzen, die da drin waren. Also es ist eine krasse Schule und ich bin schon mega gespannt, auch in welche Klasse ich komme, mit wem auch alles und wie es so alles sein wird. Und auf jeden Fall nochmal ein anderer Lebensabschnitt. Ja, definitiv. Also Schule AD, aber trotzdem Abi. Johe. Ja, aber dann geht's immer noch weiter mit Studium dann. Ja gut, aber Also, erstmal ja, hast du ja die 3 Jahre Abitur noch vor dir, die du das wird auch erstmal wieder, rocken musst. ja, das wird ein ganz interessantes Thema, weil ja dann noch nebenbei noch Führerschein und mit dazu kommt. Also ein Ja, ganz anderer Stress, den man noch so alles hat. und wie gesagt, Also, deine ganzen Sportvereine, die du genau, jetzt die so sind hast, ja das auch musst du auch alles jetzt sehr. koordinieren. Ja, da muss ich dann noch warten, bis ich meinen Stundenplan bekomme. Und wenn ich dann, wie gesagt, noch nie mal den Minijob mache, also kommt vieles auf mich zu, aber es gehört zum Erwachsenenleben mit dazu, dass man versucht, das so zu koordinieren und Das anzupassen. packst du schon. Bestimmt. Klar. Wenn du jetzt so von deiner Klasse her, gibt es da viele, die Abitur machen oder? Also ich muss sagen, dass es eigentlich schon recht viele waren. Also ich würde so sagen, Hälfte, Hälfte eigentlich so ungefähr. Ein bisschen weniger als die Hälfte macht ihr Abi. Und die meisten machen natürlich, ich glaube, manche wiederholen, die wenigsten wiederholen. Eine geht zum Beispiel in die Berufsschule, die meisten machen eigentlich mit Ausbildung. Aber wirklich sehr viele, die eigentlich Abi machen, muss ich auch sagen. Jemand macht dann auch noch ein freiwilliges Jahr und meine Freundin möchte ja auch bald dann, ich glaube, nach dem Abi macht sie dann auch noch Au-pair, also mit freiwilliges Jahr woanders. Also es wird noch sehr interessant alles. Ich glaube, bei dir ist es auch gut mit dem Abi, weil du bist ja mit 5 in die Schule gekommen und wärst ja jetzt dann, wärst ja noch gar nicht, wer weiß, ob du überhaupt eine Ausbildung gekriegt hast. Von daher Ja, ist das schon alles ganz gut, dass das so gekommen ist. Und die Schule ist wirklich ich top. beende ja auch mein Abi Das mit 17, also das ist, aber geht, ist okay. ach, wird schon eine coole Zeit. Ja. Auf jeden Fall die härtesten 10 Jahre liegen hinter dir. Grundschule und dann die andere noch. Juhu. Ja, ich bin jetzt mit 17. Ich muss gerade nachdenken. Ja, mit 17. Genau, mit 17 Du bist jetzt bin ich mit das. 15 aus der Schule gekommen. Genau, mit 15. War dann in Ja, 3, nee, ja. dann wärst du kurz vor deinem 18. Kurz vor meinem Ja, also sie 18. war ja klar Genau. 17, ja, siehst du? Ja, sag ich ja. Ja. Mit 17. Und dann muss ich noch wegen der Uni gucken, ob ich da kann ich mich in 2 Jahren mit beschäftigen. Also Jetzt guckst du erstmal, wie die Anforderungen sind. genau, ob ich auch durch alle Prüfungen durchkomme. Aber ich werde mein Bestes geben, natürlich. Natürlich, davon gehen wir aus. Wir wünschen auf jeden Fall sehr viel Erfolg auf der neuen Schule. Dankeschön. Jetzt hast du erstmal noch 6 Wochen Ferien, bevor Ja. es dann im September losgeht. Ich, Die ja. Zeit kannst du genießen. Ich bereite mich aber schon auf die Schule vor. Ist in Also Ordnung. ich, naja, auf die Schule vorbereiten. Ich informiere mich jetzt auch über die Ferien sehr viel über Gesundheit. Das ist ja auch an sich eigentlich was, was mich interessiert. Also ist so eine Win-Win-Sache. Habe ich gesehen, ich habe ja auch Recht als Unterrichtsfach. Ja, da kann ich dir aus meiner Ausbildung ein bisschen was sagen. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ist aber interessant. Ich dachte, das kann man wählen. Ich wusste nicht, dass ich Recht auch allgemein habe, aber Doch, doch. naja, bin ich gespannt drauf, wie das Unterrichtsfach sein wird. Aber Wahrscheinlich sehr trocken, aber gehört dazu. Und viele langweilig. Sachen sind bestimmt, nee, wenn du gerade so in die Psychologie gehst oder so, ich glaube, da sind auch so viele Sachen, die dann auch wahrscheinlich recht bestimmt, ja, denke schon. Ich hatte es ja in der Erzieherausbildung auch, das Fach. Na, ich bin gespannt, ob das auch wieder so sein wird. Ich brauche das Gesetzbuch, das, oder? Ja. Juhu. Das müssen wir holen, weil meins ist zu alt schon. Ist ja voll mein Thema, Du ey. brauchst doch die Französischbücher, die Deutschbücher. Ja, Alles wieder. Französisch wird ja auch ganz interessant. Viele sagen ja, das ist eine sehr komplizierte Sprache. Das hast du mir ja schon ein bisschen bei der Nachhilfe angeguckt. Es ist Je wirklich. suis Ivy. Nein, danke. Tu parles français? English, please. Englisch, no. Yes. Nee, also ich hoffe, dass es wirklich mit der Sprache wird. Also. Es wird bestimmt. Wir hatten ja schon die von 1 bis 10 und das war schon so ein bisschen, aber auch da werde ich mich sehr anstrengen. Ich bin ja, also ich finde die Sprache ja auch echt toll, also denke ich, dass ich das dann mit der Sprache gut hinbekommen Ja, werde. wirst du schon. Ich denke, dass du die nächsten 3 Jahre gut hinbekommen Hoffe ich wirst, so auch. gut wie du im Leben stehst und so willensstark wie du bist, kriegst du das hin. Ja, es wird nur wirklich sehr interessant, das auch zu managen mit meinem Wochenplan. Also Ja, das ist dein jetzt, Problem. ja, das ist, habe ja wirklich jeden Tag auch irgendwas zu tun, ne? Es Ja, kommt ja irgendwas ist jetzt, immer. ja, von Montag bis Freitag ist alles durchgeplant an Aber Training. das kriegst du hin. Also, Wird vielleicht eine Weile dauern am Anfang, ehe das eingespielt ist, aber irgendwann findest du da deinen Weg. Ja, ich hoffe nur, ich habe nicht so oft bis über 15, ich Nach glaube 15 15, Uhr? 15, nach 15 habe ich keine Lust drauf. Ja, habe ich keine Also. Ahnung, den Stundenplan haben. Konnte man auch noch nicht einsehen, ne, wie die Stundenpläne sind an der neuen Ja, ich, Schule. 11. Klasse ist ja noch so ein bisschen, aber erst ab der 12. und 13. hat man ja auch immer so, man fängt ein bisschen später an und dann geht es auch länger oder man fängt ein bisschen früher an und dann hat man auch kürzer und hat mittendrin ja auch Pausen, finde ich auch ganz toll, weil ich schon mit meiner Freundin vereinbart habe, wir treffen uns dann später in den Pausen. Also, ist auch sehr cool. Also, wie gesagt, ich bin wirklich mega gespannt und auch aufgeregt. Also. Aber jetzt genießt du erstmal deine Ferien. Ja. Lässt nochmal die Sau raus und dann Ja, die Sau voll. kann dein stressiges Leben Ja. losgehen. Naja, also ich weiß nicht, wo ich jetzt hier die Sau rauslassen soll, außer bei meinen Büchern, die ich jetzt schon lese, um mich zu informieren. Also Sau rauslassen. Das ist doch nur so Ja, gesagt, Mensch, ich weiß. Motte. Ich weiß, aber ich werde die Sau auf der Schule rauslassen, das sage ich dir. Nee. Nicht, dass du dann Nein, von der Schule fliegst. nein. Wie Nein, ich gesagt, weiß, alles also Spaß. mein höchstes Ziel ist ja auch an sich eigentlich ein Stipendium zu bekommen, weil ich dann, also es ist schwer, ein 1,0er, 1,1er Abi zu machen, muss ich schon sagen. Also Wobei es auch machbar ist. es ist natürlich, es ist machbar, deswegen möchte ich mich dann noch mehr anstrengen, damit ich irgendwann bei 1, was weiß ich was bin, damit ich auch so, also, dass ich das ja wirklich komplett hinkriege. Aber wenn ich ein Studium bekomme, was ja immer auch gesagt hat, was man bekommen kann, dadurch könnte ich dann Psychologie machen. Also ist natürlich ein Ziel, ist nicht voraus, also vorhersehbar, ob man das wirklich bekommen kann. Deswegen stütze ich da mich auch nicht groß drauf, sondern eher auf meine Leistungen. Aber das werden harte 3 Jahre. Ja. Aber hast du denn schon einen Plan, wenn was schief geht? Also, Wie es dann ja, aussehen soll? Trotzdem also. studieren oder? Ja, ich studiere trotzdem. Also wenn ich mein 1,1 nicht schaffe, oder eigentlich ist ja auch pro Uni, glaube ich, unterschiedlich. Wenn ich hier in Berlin mache, wird es aber schon so im 1, irgendwas Bereich sein. Außer ich gehe am Ende nach München, ne? So wie ich es ja gesagt habe. Aber davon halten mich meine Freunde momentan ein bisschen ab. Die sind da ein bisschen zickig mit, dass ich dann 6 Jahre in München bin, falls ich Psychologie studiere. Ist 6 oder sogar noch mehr Jahre in München. Bisschen Kacke für die. Also freuen die sich nicht drüber. Und ich möchte auch bei Marvin sein, während er durch seine ganzen Schulzeiten da geht und auch bei ihm sein, ihn halt Aber unterstützen. Es sind dein seine Leben ist auch wichtig, mein Teenie-Jahre. Schatz. Ja, aber Ja, es aber sind dein seine Leben ist auch Teenie-Jahre wichtig. und ich möchte da sein. Ich möchte auch für euch da sein. Das Und weißt du ja. aber ich habe das dann, falls ich das nicht schaffe, mache ich dann trotzdem studieren, weil ich habe ja schon mal mich unterhalten, auch mal mit dem Psychologen. Und der hatte mir ein bisschen erzählt, wie es bei ihm so alles war. Und ich kann ja auch Sozialpädagogik studieren. 3 Jahre war das, glaube ich. Und danach kann ich dann sogar eine Ausbildung zur Psychologin machen. Ich überlege ja auch immer noch, ob ich Richtung Therapeutin oder Psychiaterin. Also da ist der Weg noch offen. Da habe ich den Stress dann auch erst in 2 Jahren. Aber ich habe auf jeden Fall meine Pläne. Kann sich alles auch noch ändern. Am Ende sage ich dann gut, okay, vielleicht doch Tierärztin war ja auch was, was mich interessiert hat. Normale Ärztin, naja. Flugbegleiterin fand ich auch toll. Aber falls wirklich alles schief geht, habe ich beschlossen, dann zum Militär zu gehen, zusammen mit einem Kumpel von mir. Also würde ich auch alleine machen, aber der geht auch in Richtung Militär und deswegen hatten wir das nahe gesagt. Das ist auch sein Notfallplan, falls wirklich gar nichts geht. Aber der hat ja auch was Gutes gefunden, bin ich auch sehr stolz auf ihn. Also ich habe meine Notfallpläne auf jeden Fall. Okay. Also hätte ich keine Notfallpläne, wäre ich nicht der Mensch, der ich bin. Also ich bin auf alles vorbereitet. Das ist gut, aber wie kommt man jetzt als Teenager darauf, Psychologie zu studieren? Naja, ich muss sagen, bin ja eigentlich auch so ein Mensch. Ich interessiere mich für sehr vieles. Auch wie du ja gemerkt hast, Astrologie ist ja auch voll, Ja. finde ich auch mega interessant. Also halt so eine umfassenderen Themen finde ich wirklich total interessant. Aber es war halt einfach, ich weiß nicht, ich habe gemerkt, okay, mir liegt es irgendwie mit anderen zu reden. Diese, sagen wir, ich weiß gerade, ich finde gerade das Wort dafür nicht. Also mehr hinter dem Ganzen zu sehen, das so alles irgendwie auf, also das Warum ein einfach Mensch so zu, ist, ach ja, zu analysieren, das zu zu analysieren. analysieren fand ich sehr interessant und deswegen hatte ich mich dann mehr mit Psychologie beschäftigt und fand, dass ich auch Menschen später helfen möchte, denen man irgendwie nicht zuhört, wo man sagt, ach, nichts Ernstes, ist in den Teenie-Jahren nun mal so. Also dass ich denen später zuhöre, dass ich da auch denen helfen kann. Und es ist Gehirn, das ist ein total interessantes Thema, diese ganzen Emotionen, die Verhaltensmuster. Ich find's total interessant. Es gibt wirklich mega viele Themen, also nachdem ich mich damit mehr auseinandergesetzt habe, als ich gemerkt habe, ja, okay, irgendwie, ich höre gut zu, ich erkenne Verhaltensmuster dahinter, geht in die psychologische Richtung, fand ich dann, also nach dem Beschäftigen damit war ich mir dann ganz sicher, fand ich wirklich sehr interessant dann auch mit dem Thema Gehirn. Das ist auch Also, wichtig. Psychologen brauchen wir ja. ja. Aber da sagen ja viele, braucht man nicht, braucht man Doch, heutzutage nicht braucht mehr, obwohl man. ich sagen muss, dass die Generation von Gerade für uns auch, Jugendliche sind ja, die Psychologen so die, wenig. es gibt ja auch so viele mit Problemen, wo du es sehen kannst oder wo du in Freundeskreisen oder engeren Kreisen auch davon hörst, wo du sagst, du, Psychologen werden immer und immer wichtiger, weil Natürlich. irgendwie unsere Generation immer und immer ein bisschen mehr kaputt geht. Deswegen lasse ich mir auch nicht sagen, dass man die nicht mehr braucht. Nein, die Also, braucht man. Braucht man. deswegen bin ich schon sehr gespannt drauf. Also, in welche Richtung es dann auch später gehen wird. Ja, ich Also jetzt auch. ja, Psychiatrie, Therapeutin, gibt ja auch sehr viele interessante Themen. Ja, das stimmt. Also höchste Priorität ist natürlich Psychologie zu studieren und dafür alles zu geben. Wenn nicht, dann halt Sozialpädagogik, wenn ich dann immer noch derselben Meinung bin. Aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, aber man kennt das Leben einfach. Vielseitig ist es, man immer noch mal die Meinung ändert. Deswegen lasse ich da auch einfach freien Lauf und dränge mich zu nichts. Erst in 2 Jahren. Wenn es dann kurz vor Uni suchen ist. Aber bis dorthin erstmal jetzt aufs Lernen und mal im Sport konzentrieren. Das packst du schon. Also wir sind Hoffentlich. auf jeden Fall sehr stolz für dich. Auch dass du deinen Weg so fest hast und dass du ein Ziel vor Augen hast, finde ich toll. Ja, In danke. den jungen Jahren ist das, nein, das ist wirklich nicht jeder hat in deinem Alter schon irgendwie so ein Ziel vor Augen, wo er weiß, wo es lang gehen soll oder was. Ich bin aber auch einfach nicht so ein Mensch. Ich bin einfach plant, voraussehend. Ich kann das sonst einmal. Ich bin nicht wirklich spontan, muss ich einfach sagen. Das ist Das nicht ist scheiße. meins. Also, ja, okay, War ein sorry. Also, Spaß. ein bisschen spontan bin ich natürlich auch, aber für meine Zukunft brauche ich schon was planen. Das, Nee, weil ich finde jetzt ich auch gut. sagen muss, ich stürze mich nicht gern in ein neues rein. Deswegen finde ich das auch mit der Schule, mit der neuen, ist es so ein bisschen, zur einen Seite freue ich mich total, so einen Neuanfang, aber zur anderen macht es einen sehr nervös, irgendwie in sowas Neues reinzustarten, aber für mich auch sehr neugierig irgendwie. Und so soll Aber es auch sein. ja, so wird es Und auch wir glauben sein. an dich und du wirst es definitiv schaffen. Danke, Mama. Und wir sind sehr mega stolz auf dich, dass du so Dankeschön. deinen Weg gehst. Danke. Nein, das ist wirklich schön. Ja. Das war's dann, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du so offen darüber gesprochen hast, mein Schatz. Ja, klar, gerne. Und ja, geht euren Weg. Lasst euch nicht aufhalten und für alle Kinder, die jetzt von der Schule sind, viel Erfolg euch auf dem neuen Lebensabschnitt, bei der Ausbildung, ne, gerade auch für deine Leute. Ja, Mama. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Auf Wiedersehen.